Ich begrüße euch sehr zur heutigen Sitzung des Teams Polgef. Heute ist der 4.8.2015, die zweite Sitzung in der neuen Amtsperiode. Wir fangen direkt an und gucken mal, was gibt's denn alles an Organisatorischem, was angesprochen werden muss. Meines Wissens auch nichts, das heißt, der Punkt Organisatorisches bleibt wie gehabt. Kommen wir also zunächst zu den laufenden Projekten. Thema fragt dein MdB, gibt es da noch was? Ich frage mal anders, da wir jetzt diese Aktion bereits eigentlich abgeschlossen haben, wäre es vielleicht sinnvoll, die aus dem laufenden Pad mit rauszunehmen oder kommt da unter Umständen noch was? Ich denke, die kann man rausnehmen und wenn der Michael was hat, wird er das schon einbringen. Gut, dann ändere ich das im nächsten Pad. Da das Pad für die kommende Woche eh schon angelegt ist, ist es nächste Woche auf jeden Fall nochmal da. So, FSA 15, was gibt es da für neue Termine? Okay, anders, was gibt es für Termine, die in der kommenden Woche jetzt anstehen? Die Handball hat am Wochenende und die Gamescom. Also zum Thema VDS natürlich das Mumble im Anschluss an die Sitzung heute Abend um 21 Uhr. Gut. Wie schon gesagt, die Hanfparade in Berlin am Samstag und die Gamescom müsste auch am Wochenende sein, wenn wir mich schwer täuschen. Die Gamescom hat heute gestartet. Genau. Aber die ist in Köln und nicht in Berlin. Right. Ja, die Hanfparade ist in Berlin und die Gamescom ist in Köln. Genau. Packt mir das mal, oder Corinna, packt mir das mal bitte die beiden Punkte, nur bei Hanfparade packt mal zu Berlin und Gamescom packt mal bitte zu Bund, damit ich das morgen für den Digest habe. Das sind zwar keine Piratenthemen, aber ich finde es ganz nett, wenn man auf diese Termine hinweist. Die Hanfparade, da haben wir einen Podiumsdiskutanten. Sekunde nochmal, was? Wohin? Ihr überfordert mich gerade, wenn ihr thematisch so springt. Die Hanfparade zu Berlin und die Gamescom zu Bund geschrieben. Also ich hätte sie jetzt bei Berlin respektive Bund dann aufgeführt im Digest. Gut. Wir haben bei der Hanfparade Diskutanten, also auch fürs Protokoll wichtig. Dann wäre das dieses. Ich glaube, der nächste Punkt ist jetzt, wenn ich nicht gesprungen bin. Nee, Freiheitsserver ist noch. Ist das Slash da? Scheint nicht der Fall zu sein. Dann kommen wir zu diesem Punkt Ankündigung bundesweite Themenwochen. Das ist mir jetzt neu. Ich nehme an, dass Christos oder Astrid da was dazu sagen können. Darf ich mich einmischen? Wenn du was zu dem Thema sagen kannst, klar. Ja, und zwar ist das eine Idee, die schon seit 2 Jahren ich mit wechselnden Bundesvorständen diskutiert habe. Deren Lebenszeit war aber immer zu kurz, um das zu realisieren. Da haben wir jetzt eine andere Ausgangslage. Die Idee ist einfach, dass wir gemeinsam bundesweit, Stammtisch in erster Linie, zu einem relativ fixen Termin, also eine Woche, gemeinsam öffentlich auftreten mit einem Thema, das die Piratenpartei bewegt, vertritt. So, wir wissen alle, dass also politische Parteien in der Regel nur im Wahlkampf auftreten. Deswegen die Idee, einmal im Quartal das zu machen, also mit einer gewissen Regelmäßigkeit, die dann auch eine entsprechende Öffentlichkeit hoffentlich zur Folge hat. Vorbereitet wird das für die Stammtische mit Infomaterial. Ich habe auf dem BPT auch kurz über das Logbuch gesprochen. Das bietet sich auch an als Informationsunterlage zu einem bestimmten Thema. So ist das ja auch gedacht. Insgesamt wird sich das sicherlich aber entwickeln. So, und wir haben mal ein erstes Thema festgelegt in Absprache mit Stefan. Und zwar Olaf ist da ja auch involviert, dass wir gesagt haben, ein Thema, das eigentlich alle Piraten kennen, das ist Open-Antrag. Das bereiten wir einfach mal vor als erstes Thema. Grundsätzlich soll es aber so sein, dass die Themen, die dann in diesen Themenwochen behandelt werden, von der Basis bestimmt werden, zum Beispiel durch eine Umfrage. Aber man braucht ja mal einen Start, man muss anfangen. Im Prinzip organisiert so ähnlich wie die Aktion Frag den Bundestagsabgeordneten. Das heißt also möglichst wenig Arbeit für die Stammtische in der Vorbereitung, aber man muss dann halt einmal auftreten, so in der Hoffnung, dass das möglichst viele dann bundesweit auch tun. Das so ganz kurz mal vorgestellt, sind bestimmt Fragen. Ja, dann frag doch mal dazu. Michael, du kennst ja sicherlich die Resonanz, die derartige Aktionen auf Landesebene hier in Niedersachsen hervorgerufen haben, ne? Ja, wir haben ja mal zu den CETA Verträgen das gemacht. Da haben wir ja niedersachsenweit an 8 Orten das eigentlich hinbekommen. Nun sei doch nicht so pessimistisch. Wir wollen doch wieder gemeinsam etwas tun und wir wollen auch mehr in der Zukunft gemeinsam tun. Ich halte mich schon zurück. Von mir noch eine Frage. Gibt es da dann in Zukunft einen fortlaufenden Verantwortlichen für diese Themenwochen oder ist das dann immer thematisch springend? Also ich bin gern bereit, federführend die Organisation zu machen. Ich glaube schon, dass es geschickt ist, dass sich da eine Gruppe etabliert. Muss man einfach mal schauen, die dann organisatorisch sozusagen die Vorbereitung trifft. Das einzelne Thema soll natürlich vorbereitet werden von den Fach-AGs oder von fachlich versierten Piraten, die etwas beitragen können. Ich denke, wenn ein Thema ausgewählt ist, das passiert ja mit dem Vorlauf von einigen Monaten, dass sich dann relativ schnell, wenn sich das eingespielt hat, auch themenorientierte Gruppen finden, die das einfach dann vorbereiten und ausarbeiten. Okay. Weitere Fragen dazu? Das könnten wir doch rein theoretisch auf der Themensprecher-Marina oder was weiß ich, wie die heißt, sprechen. Ja, können wir da auch gerne thematisieren. Olaf und ich, wir wollten das einfach jetzt schon mal ins Gespräch bringen oder bekannt machen. Geplant ist eigentlich oben Antrag im Herbst. Termin sprechen wir dann aber noch ab. Schauen wir mal, einfach mal einen Startpunkt setzen. Das wird am Anfang, denke ich, nicht übermäßig viel Resonanz finden. Man muss es schauen, auch in der Öffentlichkeit. Aber wenn wir das 2-3 Mal gemacht haben mit Themen, ich glaube schon, dass wir dann auch eine entsprechende Aufmerksamkeit bekommen. Okay. Ich habe auch noch eine Frage. Gerne. Michael, wie sieht das denn aus? Würden wir dann jetzt Piraten vom Stammtisch irgendwie Flyer oder Informationsmaterial bekommen? Wird eine einheitliche Pressemitteilung rausgebracht zu diesem Thema, wo wir drauf zugreifen können? Wie ist das gedacht? Ja, genau so, dass möglichst viel vorbereitet wird zu dem Thema und dann entsprechend allen zur Verfügung steht. Ich finde die Idee sehr, sehr gut, weil ich selbst schon längere Zeit an was Ähnlichem arbeite fürs Team Polgef. Das ist bisher nie wirklich spruchreif geworden, auch weil es mir an Zeit fehlte. Aber ich finde das eine großartige Sache und ich würde mich da auch freuen, wenn ich mich da mal damit einbringen dürfte, auch vielleicht für die längerfristige Aufsicht. Je nachdem, wie es, also ich fände es sehr gut, wenn sowas gerade auch über das Team Polgef läuft. Da sind wir hier natürlich auch in einer sehr guten Stellung, sowas an den Informationsfluss hier zu verteilen. Ja, ist natürlich jeder gern gesehen, der sich da aktiv mit einbringen kann. Weil Arbeit wird es schon machen, aber ich denke auch Spaß. Ja, gut. Gibt es weitere Fragen dazu? Redebeiträge, Wertungen, Kommentare? Scheint nicht der Fall zu sein. Dann nehmen wir die Idee erstmal so. Soll ich die für die kommenden Wochen mit drin lassen im Pad oder nicht? Ach ja. Ja, ich denke schon. Und wenn wir Infos haben, geben wir die auch gerne weiter. Dann nochmal von mir die Nachfrage, diese Themenbeauftragten Marina, wann findet die gleich wieder statt? Ich hatte irgendwas von November im Kopf. 2. Novemberwoche war angedacht. Gut, dann hatte ich das richtig im Kopf. Gut, danke. So, das wäre das. Wenn es dazu keinen weiteren Redebedarf gibt, dann kommen wir zum nächsten Punkt, Wahlkampf Baden-Württemberg. Doch, ich habe dann noch einen kurzen Hinweis. Ich habe es das letzte Mal schon gesagt, 2. Novemberwochenende bin ich nicht verfügbar. Und wenn Themenwochen da thematisiert werden sollen, wäre es auch wieder ungeschickt. Gernot, vielleicht können wir uns auf das 1. Novemberwochenende noch einigen. Ja, ich bin da noch frei. Ich habe da noch keine Termine. Pardon, das war nur der letzte Einwurf von mir. Ja. So, Wahlkampf Baden-Württemberg. Jetzt haben wir leider unseren Berichterstatter verloren an die Landesvorstandssitzung. Ist der Laser zufällig da als Wahlkampfkoordinator? Ansonsten schauen wir mal kurz, was drin steht. Wir haben natürlich den obligatorischen Link zu Unterschriftenkarten, die Unterschriftenkarte. Die Aufstellungsversammlungen finden nach und nach statt. Die Unterstützerunterschriften werden fleißig gesammelt und Unterstützung von außen kommt weiterhin. Und es steht was drin zur Mahnwache des KV Stuttgart zum Thema VDS am 15.8. Corona, kannst du das kurz zu Bavü Land runterziehen, nur wegen der Übersichtlichkeit für mich dann? Gut, da jetzt niemand da ist aus Bavü, erübrigt sich der Diskussionsteil da so ein bisschen. Wir kommen zu Rheinland-Pfalz. Enavigo, du bist ja da. Ich nehme an, du kannst auch was dazu sagen. Ja, aber steht ja eigentlich alles drin. 13.09. haben wir unsere AV für die Landesliste. Habe ich mal einen Link zu reingesetzt. Ist vielleicht für Piraten aus NRW ganz interessant. Das ist in Adenau am Nürnbergring direkt und von NRW gar nicht so weit. Ansonsten eigentlich identisch BB. Bei uns gibt es auch neue AVs ständig, eigentlich jedes Wochenende oder jede Woche. Und ja, wir sammeln ja erstmal die Unterstützung für die Direktkandidaten. Die Unterstützung für die Listenkandidaten müssen wir ab dem 13.09. sammeln. Und dann sehen wir mal, was wir da an Hilfe benötigen. Gut, das ist gut zu hören, dass ihr auch gut vorankommt. Zum Wahlkampf Sachsen-Anhalt, gibt es da was? Scheint nicht der Fall zu sein. Dann zum Thema Stopp-VDS, richtig. 100.000 Unterschriften gegen die Vorratsdatenspeicherung. Da steht drin, bislang 142 Unterschriften in Hannover gesammelt. Ich nehme an, das kommt von Thomas Gramsko? Genau. Gibt es andere Zahlen aus anderen Landesverbänden? Es sind einige zusammengekommen, die schon in der WGS sind. Die werden in der Bundesgeschäftsstelle gesammelt. Ich kann dir jetzt keine genauen Zahlen nennen. Okay, gut, dann müssen wir hier auf Zahlen verzichten. Dennoch gehen wir dann weiter zum Thema Polgef-Berichte. Und ich gebe damit weiter an Christos und Astrid. Gut, wir hatten relativ viel zu tun in der letzten Zeit durch die Netzpolitik.org, wir haben die unterstützt. Es hat ungemein gut Spaß gemacht, weil die Saarländer haben uns die Bilder geliefert. Die habe ich ab 99 dort gepostet. Bei meinen haben also auch der Bund konnte dadurch halt wirklich sofort reagieren, schneller teilweise als alle anderen. Da nochmal einen ganz herzlichen Dank. Und auch das Social Media Team aus NRW hat uns unterstützt. Da kam halt die Aktion, die ich letzte Woche geplant hatte mit den Grünen. Da wollte ich grundsätzlich auf die Informationen, die ich von hier ausgegriffen habe, dass ich auf die Grünen da so ein, zwei Sachen mache, drei. Das ist noch in der Pipeline. Das wird jetzt im Laufe der Woche kommen. Netzpolitik.org fand ich persönlich wichtiger und da sind auch auf der Website diverse Artikel erschienen. Und auch PMs, die ich jetzt hier nicht verlinkt habe, die rausgegangen sind, was halt gut und positiv war. Ich habe mit dem Meißner gesprochen in Berlin, habe ihm auch unsere Hilfe angeboten und ja, war super happy, dass wir ihn unterstützen, dass wir teilweise in anderen Städten das gemacht haben und bedankt sich auch nochmal ganz herzlich bei uns. Ansonsten war ich in Berlin noch in der BGS-LGS, hatte da noch mit Harry ein paar Sachen wegen der ÜA zu besprechen. Die erste Woche war also wirklich durch diese Netzpolitik.org relativ stressig. Aber es hat Spaß gemacht, wie es einfach funktioniert hat. Was mir auch sehr gut gefallen hat, ich habe hier auf die Vorständeliste dieses Aktion VDS oder dein VDS-Spruch eintragen. Und wir haben innerhalb von, ich glaube, 12 Stunden diverse Sprüche gesammelt. Da steht bei 118. Das fand ich auch klasse. Letzte Woche hatten wir unsere GO erstmal vorläufige beschlossen. Da stehen dann die Punkte, die wir als politische Geschäftsführer im Endeffekt zusammen oder also jeder von uns dann hat, die habe ich auch gelinkt, auf 124. Ja, das war's eigentlich. Sicherlich habe ich noch ein paar andere Sachen gemacht. Wenn da irgendwelche Fragen sind, einfach stellen. Genau, Fragen an Christos jetzt. Ansonsten natürlich hat auch Astrid das Wort für Ergänzungen. Ja, ich bin nach wie vor mit Einarbeitung beschäftigt, habe inzwischen alle Zugänge, habe dafür gesorgt, dass fürs Team PolGF dann eben auch noch so ein paar Sachen kommen, Mailadressen dergleichen. Habe bei den Landesverratsgeschichten geholfen, so gut ich konnte, so gut es irgend ging. Weil ich bin ja nun wirklich den ganzen Tag am Schreibtisch am Arbeiten. Und ansonsten noch einen Blogbeitrag für die Website geschrieben und ein bisschen durch die Gegend telefoniert mit ein paar Nachfragen. So, gut. Fragen, Nachfragen an Astrid und oder Christos? Ja, Christos, vielen Dank aus NRW und Astrid, großes Lob für den Blogbeitrag. Dankeschön. Gut. Noch was? Danke auch aus Niedersachsen. Wir haben auch zwei Beiträge dazu bei uns auf der Website gemacht. Ach so. Gut, jetzt kommt also es hat halt letzte Woche wirklich Spaß gemacht, dass alle am gleichen Strang gezogen haben, wo es um die Pressefreiheit ging. Also es hat wirklich extrem Spaß gemacht. Und das war auch ein ungemein geiles Gefühl, in Berlin zu sein mit 2.000 bis 3.000 Demonstranten. Ja, dazu eine Rückfrage. Natürlich. Gerne. Ja, auch in NRW oder uns NRWlern hat es viel Spaß gemacht, A, das zu beobachten, B, selber aktiv zu werden. Wir kommen ja gleich noch ein bisschen dazu. Frage meinerseits, können wir mittelfristig mal von Aktionismus auf konstruktiv umschalten, sprich irgendwas in Richtung Systemfrage stellen gehen? Dann müsstest du mir erstmal sagen, was du mit Systemfrage meinst. Damit meine ich unter anderem, hat ein Justizminister Weisungsbefugnis gegenüber einem Generalbundesanwalt? Wenn ja, finden wir das richtig oder wollen wir das angreifen und so weiter? Da kommt gleich im Bereich NRW noch einiges zu. Ja, die Überlegung gab es im Bund, dass wir sowas machen. Aber wir können schlecht fordern, dass wir, dass die zurücktreten und dann gleichzeitig das andere dazu machen. Aber Systemfrage als solches finde ich gut. Und Hinterfragungen, also sprich das Warum zu stellen auf der Webseite, bin ich ein großer Freund von. Gut. Gut. So, das ist jetzt, glaube ich, dann Bund gewesen. Wir können dann jetzt zu den Analysen der anderen Parteien kommen. Es gibt Wortmeldungen. Danke. Ich habe noch auch mal so was Ähnliches wie eine Systemfrage. Es ist doch so, dass wir also dass wir alle verfassungsgemäß eigentlich so ein Recht haben, ziemlich drastische Maßnahmen zu ergreifen, wenn wir die Demokratie, den Rechtsstaat und damit oder die Verfassung von Deutschland irgendwie in Gefahr sehen. Ist das nicht so? Kennt das irgendjemand diesen Paragraphen besser als ich vielleicht? Du meinst den 20-4er, nehme ich an. Ah, jemand, der jurafest ist. Schön. Was ist denn, wenn ich der Meinung bin, dass der Verfassungsschutz und der Bundesnachrichtendienst aus diesem Rechtsstaat einen Überwachungsstaat machen und damit letzten Endes gegen die Verfassung vorhaben zu verstoßen oder diese selber anzugreifen? Darf ich da nicht eigentlich, das ist nur so eine theoretische Frage, darf ich da nicht eigentlich ziemlich drastische Maßnahmen anwenden? Nein, darfst du nicht. Der ist unanwendbar. Das ist so ähnlich wie, wenn der Rechner nicht mehr hochfährt, darfst du die Exe ausführen auf dem Desktop. Also wenn die FDGO nicht mehr steht und der Staat nicht mehr da ist, dann hilft dir auch dieser Paragraph nichts. Also würde ich das gerne abbrechen. Okay, nee, das ist so eine theoretische Frage. So Dinger müssen wir ja irgendwie stellen, oder? Ja, aber es ist tatsächlich so, also das ist in gewisser Weise eine Art Paradoxon des Rechts, weil wenn du halt davon ausgehst, dass das Recht nicht mehr gilt, dann kannst du dich auch nicht mehr auf das Recht vor irgendeinem Gericht berufen, dass du das dann dürftest. Also das ist tatsächlich wirklich eher eine Art juristisches Paradoxon für Erstsemestervorlesungen als wirklich ein praktisch anwendbares Ding für die Politik. Okay, aber das wollte ich unbedingt mal klären, das hatte ich hier auf meiner Liste irgendwie. Wegen Systemfragen, Markus. Okay, ja, danke. Ja. Gut, dann das geklärt. Wir kommen zu den Analysen der anderen Parteien. Da steht was recht Langes drin bei der SPD. Gernot, würdest du da kurz was dazu sagen? Ja, ganz gerne. Also es gab letzte Woche einen sehr interessanten Beitrag in der Sendung Kontraste. Und da ging es eigentlich darum, dass unser Herr Gabriel doch die SPD, ich sag mal, linientreu auf die CDU abstimmt. Das heißt, ich vermute mal, er möchte ganz gerne auch weiterhin der Steigbügelhalter von Frau Merkel bleiben. Und fand diesen Beitrag sehr gut und deswegen habe ich hier den Link auch reingestellt. Ich wollte aber dazu noch ein bisschen weiter ausholen. Denn bitte nicht allzu lang, du weißt ja, dass wir nur begrenzte Zeit haben, weil um 9 wieder VDS-Mumble ist. Ja, ganz kurz nur, ich wollte nur so viel sagen, eigentlich haben wir doch ganz gute Chancen, 2017 wieder als Partei wahrgenommen zu werden. Um das mal zusammenzufassen, wenn die SPD diese Linie weiterfährt, werden viele SPD-Anhänger die Partei nicht mehr wählen. Ich habe schon mal vor ein paar Wochen mal auf die Linke hingewiesen, auch da sehe ich Probleme, weil sie ziemlich stark sich wieder besinnt auf die auf die konservativen Werte der Linken, nämlich Arbeit für alle. Und bei der Alternative für Deutschland, da merkt ihr ja selber, dass die sich zurzeit zerlegt. Also wir hätten große Chancen und ich denke, wir sollten versuchen, halt Politik 1.0 und Politik 2.0 zusammenzubringen. Das heißt, einmal Realpolitik zu betreiben, aber auch unsere Visionen, unsere Ideen nicht außer Acht lassen. So viel wollte ich dazu sagen. Ja, kann ich in großen Teilen mittragen, vor allem die Analyse der SPD. Gibt es da noch weitere Stimmen dazu, beziehungsweise gibt es denn da noch zu anderen Parteien was? Ich sehe noch was bei der FDP. Wer hat das bei der FDP reingeschrieben, diesen Link? Dollar jemand. Gut, ja, also ich kann zu dem Link natürlich nichts sagen, ich habe ihn nicht gelesen, aber der Titel ist relativ, spricht eine recht deutliche Sprache. Die FDP hat sich wohl dafür ausgesprochen, den Landesverratstatbestand für Journalisten abzuschaffen. Ja, kann ich jetzt nicht mehr dazu sagen, oder irgendjemand kann wohl nicht, also niemand kann mehr dazu sagen, da ich niemanden höre, ich kann es natürlich auch nicht. So, rum wird ein Schuh draus. Doch, doch. Wer kann noch mehr dazu sagen? Also konkret kommt die Forderung vom Lindner, der sich in der ganzen Sachfrage ja ziemlich lange zurückgehalten hat und nicht mit Äußerungen in die Öffentlichkeit getreten ist. Und gestern hat er halt diese Äußerung gebracht. Im Kontext dazu, wir wissen alle, wer welcher Partei der Generalbundesanwalt angehörig ist. Das ist richtig, ja. Nun gut, zur CSU hat gerade noch mal jemand was reingeschrieben. Wer war das denn? Debatte Asylpolitik versus Einwanderungsgesetz. Ja, das war ich. Dann erzähl doch noch kurz was dazu. Ja, ihr wisst wahrscheinlich aus diversen Bundesmedien, in welche Richtung in Bayern der Asylzug fährt. Im Moment will die CSU das Geld kürzen, sprich also Bewerber aus sicheren Herkunftsländern sollen künftig nur noch ein Drittel erhalten dessen, was sie im Moment bekommen. Wenn man das zusammenfasst, geht es der CSU-geführten Staatsregierung darum, in Berlin jedenfalls für weitere Änderungen einzutreten beim Asylrecht. Wenn man das zusammennimmt, dann haben wir eine Zweiteilung. Einmal will die CSU ein Einwanderungsrecht verhindern, mit dem Argument, dann würden noch mehr Menschen zu uns kommen. Auf der anderen Seite sollen Leistungen gekürzt werden. So hat zum Beispiel Joachim Herrmann, das ist unser Innenminister, gesagt, von Anfang an soll es für Bewerber aus sicheren Drittstaaten weniger Geld geben. Das ist ein Thema, insbesondere für Bayern, weil hier über die Grenze Österreich eine Menge Leute kommen. Und das wollte ich zur CSU nur noch mal angemerkt haben. Gut, ich danke dir. Gibt es weitere Sachen? Das Sonntagsinterview Seehofer hat noch jemand reingeschrieben. Was es damit auf sich hat? Ja, war recht bemerkenswert. Die Aussage vom Seehofer, dass es mit der CSU nichts geben wird, was mehr Zuwanderung auslöst. Ne? Und das absolut, also Kleinkönig aus Bayern, Seehofer hat gesprochen und die CDU muss folgen und wahrscheinlich dann auch die gesamte Bundesregierung. Außerdem hat er in dem Interview die Maut und auch das andere Projekt als absoluter Erfolg verkauft. Ja, die merkwürdige Welt des Horst S. Gut, jetzt hätten wir damit soweit die reingeschriebenen Bereiche zu anderen Parteien. Wir kommen jetzt im Fall, es gibt keinen weiteren Redebedarf, zu den Berichten der Landespolgips, wo ich erstmal Baden-Württemberg direkt überspringe, nochmal auf die Mahnwache des KV Stuttgart zur VDS am 15. August hinweist, die wir ja bereits oben kurz besprochen hatten, weil ja der Steffen Jung sich heute entschuldigt hat wegen Landesvorstandssitzung. Und damit gebe ich auch direkt weiter an Olaf für Bayern. Ja, danke. Bei uns ist Sommerferienzeit. Man könnte annehmen, dass hier nichts passiert, aber es geschehen doch Dinge, auch politisch. Wir haben in der letzten Woche, das hatte Christoph schon angesprochen, bis zum heutigen Tag eine dramatische Entwicklung, was das Thema Netzpolitik.org und die Veröffentlichung von Dokumenten betrifft. Wir haben am Samstag, 1.8. in München eine kleine Demonstration gehabt und dort hat Nicole Britz, unsere Vorsitzende, eine Ansprache gehalten unter dem Tenor, dass die Pressefreiheit bedroht sei. Ihr habt hier im Pad von mir zwei Links gepostet, da könnt ihr das etwas detaillierter nachvollziehen. Ich möchte mich da an eine kurze Erläuterung nur halten. Also es geht um den Versuch, kritischen Journalismus durch Einschüchterung einzudämmen. Das ist so der Tenor, wie wir in München gesprochen haben. Daneben haben wir aber auch schon unseren Fokus auf den Landesparteitag 2015-1 in Ismaning gerichtet. Da läuft die Organisation, Ansprechpartner ist ja auch unser 1V. Unser Grillen hat gestartet, auch im Mumble, und zwar jetzt jeden Montag und Mittwoch, jeweils um 20 Uhr. Gestern hat Niki den Auftakt gegeben, also unsere Vorsitzende. Wir nennen das Ganze Borzen, und das dauerte ungefähr anderthalb Stunden. Mittwoch geht's weiter, 20 Uhr. Wir sind aber auch dabei, den Netzkongress zu organisieren. Da gab es gestern eine Nachfrage in der Redaktionssitzung, ja, was hat es denn damit auf sich? Deswegen habe ich hier ein paar Punkte nochmal ins Pad gesetzt, was denn da eigentlich passieren soll. Es findet statt in München vom 21. bis 22. November. Es sind drei Panels geplant. Der eine ist digitale Bürgerbeteiligung, der zweite digitale Wirtschaft und der dritte Netzpolitik. Bei der digitalen Bürgerbeteiligung, da geht es uns um Bürgerbeteiligung via Netz, also Bürgerhaushalte, Open Antrag. Ihr habt bestimmt mitbekommen, dass wir über David Kritschek, den stellvertretenden politischen Geschäftsführer in Bayern, eine Menge da machen mit den Haushalten. Dann geht es unter anderem auch bei der digitalen Bürgerbeteiligung um E-Government, ein großes Thema seit rund 20 Jahren, bei uns allerdings fokussiert auf Open Data, D-Mail und so weiter. Und als letztes dann noch E-Voting, also das, was in Estland möglich ist, ob das auch in Deutschland geht. Bei der digitalen Wirtschaft, also dem zweiten Panel, wollen wir Industrie 4.0 befassen und die Veränderung der industriellen Produktion durch I&K-Technologien. Und last but not least, bei der Netzpolitik die IT-Sicherheit und der Datenschutz. Also gerade IT-Sicherheit ist hier in Bayern auch ein Thema, wo der Verfassungsschutz Schützenhilfe leistet oder zumindest Informationen liefert. Für kleine und mittelständische Unternehmen und dann Big Data, Chancen und Risiken und was damit alles zusammenhängt. Ich habe das jetzt mal eben etwas ausführlicher dargelegt, weil gestern, wie gesagt, mal eine Nachfrage gekommen ist und wir auf die heutige Sitzung verwiesen haben. Ansonsten die Termine könnt ihr jeweils in unserem Kalender nachschauen. Wir haben also als Fixpunkt, weil es ja auch hier erwähnt ist, die Freiheit statt Angst-Demo, darauf haben wir uns festgelegt. Wir haben auch einen Antrag beschlossen bei der letzten Landesvorstandssitzung, dafür 1.000 Euro zur Verfügung zu stellen, sofern die anderen daran beteiligten Parteien, wir sind da also nicht alleine, ebenfalls einen Beitrag geben. Gut, wenn es dazu Fragen gibt, einfach zu. Was Olaf sagt, also das sind die Fragen. Ja, Olaf, hinsichtlich digital, Industrie 4.0, habt ihr euch da mal kurz geschlossen mit Joachim Paul NRW, der dazu ja auch eine Veranstaltungsreihe geplant hat und die erste Veranstaltung schon durchgeführt hat? Nein, haben wir noch nicht, aber er ist an dieser Stelle schon mal ganz herzlich eingeladen. Danke. Ich kann dir die Nummer von Olaf, von Joachim geben oder ich kann ihn anrufen, das können wir danach abklären. Okay, Olaf. Kannst du es mir DMen? Ich muss ihn vorher fragen, ob ich ihm deine Nummer und so. Wir klären okay. Das später. Ja, ich habe jetzt noch auf dem Bundesparteitag mit ihm gesprochen, aber ist in Ordnung. Gut. Ganz kurze Frage, mit wem muss man da über Industrie 4.0 sprechen? Ich hätte da vielleicht ein paar Leute am Start, die dazu einiges sagen könnten hier. Man muss mit niemandem sprechen. Also die Organisation für dieses Ding in Bayern läuft, soweit ich weiß, auch direkt über Olaf, oder? Indirekt über mich, ja, aber ich möchte schon, dass das kanalisiert bleibt. Also der Hauptansprechpartner ist Dietmar Hölscher. Ich habe auch den Twitter-Nick hier mal reingesetzt, aber ihr findet ihn ebenfalls im Wiki, wenn ihr mehr wissen wollt. Also wir lassen das Projekt laufen über Redmine. Dietmar ist derjenige, der das alles einpflegt, der das koordiniert, leitet. Ich kann ihm die Sachen sowieso weitergeben, aber wenn ihr ihn direkt ansprecht, ist es natürlich schon, naja, sagen wir mal, sexy. Okay, also in Kurzfassung, wenn du jemanden weiterempfehlen willst oder Leute miteinander bekannt machen willst, dann ist dein Ansprechpartner in Bayern Dietmar. Ja, so, ich habe ihn gerade auf Facebook gefunden, danke. Perfekt, gut. Weitere Fragen? Scheint nicht der Fall zu sein. Dann gucken wir mal kurz. Berlin, haben wir die Hanfparade, wie bereits erwähnt. Kann mir da noch mal jemand kurz das Datum sagen? Also die Frage für die Protokollierung später. Trotz desto nichts. Dann finde ich das anderweitig raus. So, nochmal, Gregor Schröder ist ja meines Wissens berufsbedingt zurückgetreten. Soll ich da einfach Bruno Kramm reinschreiben, weil er ja immer derjenige war, der dann immer hier ersatzweise die Berichte reingemacht hat? Was für Berichte meinst du? Wie Bruno anschreiben? Nee, es geht um den Ansprechpartner, der im Patch steht. Das ist bisher noch, also da steht noch Gregor Schröder drin, der aber so nicht mehr aktuell ist. Und meine Idee wäre jetzt gewesen, dass ich einfach Bruno Kramm reinschreibe, weil er ja immer die Berichterstattung für Berlin gemacht hat, wann immer er da war. Einfach nur fürs Protokoll. Also Berlin hat, soweit ich weiß, am 3., 4. Oktober Landesparteitag oder Landesmitgliederversammlung und werden auch da erst ihren Vorstand neu wählen. Dann lohnt das auch, denke ich. Gut, Brandenburg. Niemand aus Brandenburg da? Scheint nicht der Fall zu sein. Bremen. Scheint ebenfalls nicht der Fall zu sein. Hamburg. Ebenfalls nicht. Hessen. Guten Abend. Ich weiß nicht, ob man mich hören kann. Doch, es geht ja. Okay, ja, es war viel zu tun. Wir haben sehr viel im Landesvorstand zu tun, viel Orga-Vorbereitung für Landesparteitag am 3. und 4. Oktober in Wiesbaden-Mainz-Kastell. Herzliche Einladung an allen Holges und Vorstände in und rund um Hessen und um Südhessen rum. Dann hatten wir am 1.8. in Frankfurt am Main auf der Zeil zeitgleich zu München und Berlin eine Mahnwache zur Solidarität Landespolitik. Wir haben die Dokumente vorgelesen und öffentlich zum Landesverräter eingeladen. Also wer wird bester Landesverräter Deutschlands? Und sind durch Leute zugegangen, haben die Leuten erzählt, was in Dokumenten steht, und viele haben nur den Kopf geschüttelt und viele kamen her und haben auch für die Stopp-VDS-Unterschrift gegeben. Nachdem wir denen erzählt haben, dass es nicht nur für die Piraten ist, sondern dass es allgemein alle betrifft. Die Grünen Frankfurt waren da, dann der Verein Mehr Demokratie war da. Wir hatten Unterstützung vom Bundesvorstand in Form vom Bundesschatzmeister, also Lothar, und vom stellvertretenden, was ist jetzt, was ist unser Christoph? Also er war auch da. Wir haben geredet, wir haben gesprochen, war eine schöne Sache. Nicht die letzte Sache, wir waren 50 Leute ungefähr. Ach ja, und wir haben die Netzpolitik-Dokumente auch veröffentlicht auf Piraten Hessen. Aber ist eigentlich nicht so wirklich thematisch wirklich wichtig. wir haben Ausstellungsversammlungen in KV-freien Kreisen demnächst und Stadtteilfeste und Infostände. Gut, ist ja doch einiges. Fragen nach Hessen? Scheinbar nicht. Mecklenburg-Vorpommern. Hannes Vogt ist entschuldigt. Er hat uns heute ein sehr beleidigendes Bild geschickt, in dem er uns gezeigt hat, dass er im Urlaub ist und wir nicht. Ich nehme das persönlich, davon abgesehen ist er aber entschuldigt. Und damit gebe ich weiter nach Niedersachsen. Ja, hallo, schönen guten Abend in die Runde nochmal. Wir hatten wie jedes Jahr zum Anfang August unser zweitägiges Fährmannsfest hier in Hannover. War sehr gut besucht, wie gesagt, ein paar Unterschriften gesammelt, sehr viele nette Gespräche geführt. Vielleicht ergeben sich daraus sogar ein paar neue Mitglieder, schauen wir mal. Was so besonders interessant war, war, dass die Grünen Ballons verteilt haben, die schwarz waren, mit einem grünen Schriftzug. Das haben wir natürlich fotografiert, hat nicht so ganz viel Resonanz auf Twitter ausgelöst, aber man kann das ja mal als Koalitionsaussage bewerten. Ansonsten, Themenspektrum war wieder ganz breit, was von uns erwartet wurde, was von uns gefragt wurde. Wir haben natürlich jede Gelegenheit genutzt, auf die VDS-Aktion hinzuweisen und ja, wie gesagt, ein paar Unterschriften sind da zusammengekommen. Ansonsten habe ich mal unsere Termine für den September schon mal reingeschrieben. 5.9. Kupo Barcamp, 12.9. Straßenfest in Hannover, das Limmerstraßenfest, das vierte Mal dann also in diesem Jahr im Stadtteil Linden. Und am 18.9. TTIP-Tag in Hannover. Und was noch fehlt, ist dann am letzten Wochenende Landesmitgliederversammlung. Und da sind natürlich auch wieder alle herzlich eingeladen, vorbeizukommen. Die findet diesmal in Oldenburg statt. Ich habe eine Frage. Gerne. Bitte, bitte. Was ist KOPO? Kommunalpolitik. Danke. Gut, weitere Fragen? Scheint nicht der Fall zu sein. Dann gebe ich weiter an Manfred Schramm. Ja, moin moin aus NRW. Ich gehe jetzt nicht bis in den September nach vorne und verlese einfach mal, was ich da alles schon lustig geschrieben habe. Am 28. Juli gab es in der WDR-Lokalzeit einen schönen Bericht zum Rathaussturm in Dortmund. Wer das nicht weiß, was das war, nach den Wahlen haben da lustige, komische Leute versucht, das Rathaus zu stürmen. Auf der Rathaustreppe standen dann unter anderem Piraten, auch MDLs, die dem sich entgegengestellt haben. Und das hat dann dazu geführt, dass die Polizei Anzeigen erstattet hat, auch gegen Piraten und MDLs aus der NRW-Fraktion. Das Ganze ist da ein bisschen aufbereitet worden. Die Nadja Reidel, die erste Vorsitzende aus Dortmund, ist da auch schön zu Wort gekommen. Am 31.07. haben ungefähr 20 Piraten bei der Mahnwache zur Pressefreiheit vor dem Bundesamt für Verfassungsschutz in Köln mitgemacht. Dazu hat es in Tagesschau und Tagesthemen tatsächlich gereicht, dass Bilder davon in die Berichte gekommen sind. Organisiert war das Ganze von Stopwatching aus Köln. Es wurden drei Leute interviewt, der Organisator, der Frank Herrmann als MDL und ich. Leider ist von den Interviews nichts verwertet worden. Am 31.07. gab es eine Mahnwache zur Pressefreiheit in Essen. Weitere Mahnwachen hat es auch gegeben, die kriege ich aber jetzt so schnell nicht zusammen. Am 2.08. ist der Dietmar Schulz, also ein MDL, im WDR-Fernsehen zur Geschichte Landesverrat interviewt worden und hat da circa 3 Minuten Redezeit gehabt und uns wunderbar vertreten und unsere Auffassung dazu. Am 3.08. hat der Dietmar was verblockt, was auch in Richtung Systemfrage so ein bisschen geht. Ich habe Links gepostet, die ich zu lesen empfehle. Heute ist die Gamescon gestartet. Die Piratenfraktion NRW ist mit einem Stand dabei. Die Kölner Piraten sind ebenso mit einem Infostand, ich vermute vor der Gamescon, dabei. Ich glaube, wir werden da richtig rocken. Dann kommendes, am Samstag, am 8.8. gibt es im Düsseldorfer Piratencafé Besuch vom Werner Koch, der Autor von GNU-PG und Mitglied im FSFE. Spannender Termin, wer da Zeit hat und den Weg nach Düsseldorf nicht scheut, ist gerne eingeladen, wird sicherlich eine tolle Veranstaltung. Dann noch ein Hinweis auf die nächste Woche, also wir werden uns zwischenzeitlich noch sprechen, aber die Pressefreiheitsdemo der FSA Münster, die von einem Bündnis mehrerer Parteien betrieben wird, wo wir Piraten vorneweg gehen. So viel dazu. Später liegende Termine mache ich nächste Woche. Gut, gibt es noch Fragen nach NRW? Scheint nicht der Fall zu sein. Dann danke ich auch dir sehr für deinen Bericht. Ah, Christoph? Ja, ich habe es gerade bloß mit einem Ohr gehört. Ihr habt eine Veranstaltung mit dem Autor von GNU-PG. Ja, am Samstag in der Landesgeschäftsstelle in Düsseldorf. Gibt es für Auswärtige einen Stream oder so zum Gucken? Davon ist mir bis jetzt nichts bekannt. Ich trage dann aber gleich gerne an den Taki weiter und möglicherweise kriegen wir da mit Bernd oder mit jemandem noch was, den da so ausgestattet dafür wären. Wie, ob es beabsichtigt ist, werde ich klären. Darf ich kurz was dazu sagen? Ich denke. Wir haben ihn eingeladen, das war relativ kurzfristig und wir können natürlich schauen, dass wir irgendwie eine Anlage dahin bekommen, dass wir das filmen. Der Landtag ist auch nicht weit, vielleicht haben die eine, die sie uns leihen würden. Vorgesehen war es bisher nicht. Wir wollen aber auf jeden Fall hinterher mit Werner noch weitere Veranstaltungen machen und wir wollen da dann auch Videointerviews und sowas durchführen. Gut, ja, danke dir. Danke, Time Codex. Ja. Genau, so. Dann Rheinland-Pfalz, Enervigo. Das meiste habe ich ja eben schon gesagt, was die Aufstellungsversammlung angeht. Was ich hier nochmal wiederhole, wie gesagt, gerne besuchen mit Hilfe aus NRW, das da an der Grenze ist. Wir werden Arbeitstreffen machen. Wir haben, ich weise nochmal darauf hin, am Samstag ein Piratencamping Koblenz am Rhein. Zu Rhein in Flammen, was ganz interessant ist, wo eigentlich auch Leute aus NRW oder Hessen gut zustoßen können. Wir haben jetzt vor, sogar den Samstag tagsüber zu nutzen, um im kleineren Kreise, also Leute, die kommen, ein bisschen noch über den Wahlkampf zu reden und vielleicht ein paar Kampagnen so im Brainstorming-Art mal ja versuchen hinzubekommen, also in einer lockeren Runde. Dann gibt es bei uns jede Menge Wahlkampfgedöns. Unter Save the Date habe ich 2 Termine eingetragen, die bei uns in der Zukunft liegen. Das war so aus NRW. NRW sage ich schon, aus RLP, sorry. Gut, noch Fragen nach NRW oder RLP? Ja, Jürgen, danke. Du kannst das demnächst auch für NRW mitmachen. Dann habe ich ab und zu mal frei. Nee, aber konkrete Aussage kurz dazu. Am 13.09. haben wir in NRW Bürgermeisterwahlen. Wir haben einige eigene Bürgermeisterkandidaten und an anderen Stellen haben wir Bündnisse, die Bürgermeister von Grünen und Ähnlichem unterstützen. Ich halte es für schwierig, am 13.09. aus NRW Unterstützung von NRW-Lern nach Rheinland-Pfalz zu schicken. Ja, das haben wir schon erfahren. Aber wir haben, glaube ich, trotzdem unseren unseren Leiter aus NRW bekommen. Yay! Gut. So, Sachsen, da hat jemand was reingeschrieben. Ich glaube, das kommt von Michmo, oder? Halt, Moment. Saarland. Ich habe das Saarland übersprungen. Das tut mir leid. Jörg, bitte. Hallo, guten Abend zusammen. Ja, wir haben also diese Woche nicht so viel. Es gab ein Sommerinterview vom ersten Landesvorsitzenden in der Saarbrücker Zeitung, ganz groß, wo er nochmal uns da nach vorne bringen konnte. Wir sammeln natürlich auch fleißig gegen die Vorratsdatenspeicherung. 2 Infostände sind geplant in Saarlouis am 29.08. und am 5.09. Dann nehmen 2 Kollegen von der Landtagsfraktion an der Gamescom bei uns teil. Und ja, das war's so im Groben und Ganzen. Morgen haben wir noch Infostammtisch, den monatlichen in Saarlouis. Natürlich alle, die in der Nähe sind, sind herzlich eingeladen. Und das war's eigentlich schon von uns von dieser Woche. Gut. Ich wollte mich bei euch bedanken für diese schnelle Social-Media-Kampagnenbilder und so weiter. Sehr, sehr gerne. Also auch meinen Dank nochmal an den Kollegen Arzbrot, also Holger, der das so fantastisch macht. Wir bleiben da zusammen in enger Zusammenarbeit und das kriegen wir auch zukünftig nochmal hin. Jo, sehr coole Aktion war das und gute Zusammenarbeit, kann ich nur bestätigen. So, gibt es Fragen ins Saarland? Keine weiteren, dann gehen wir weiter nach Sachsen, wo ich jetzt dann nämlich wo aufrufe. Ja, ich bin aber im selben Hotel wie letzte Woche hier. Hörte mich wahrscheinlich schlecht. Ich habe kurz was reingeschrieben, das war so. Bei Fragen würde ich im Chat antworten. Deine Quali ist tatsächlich außergewöhnlich gut. Also so würde ich mir das bei manchen anderen hier im Mumble wünschen. Dennoch, gut, ich lese mal kurz vor, nur für die Aufzeichnung. Aktion zum Freifunk in Dresden, Hashtag Freigrillen. Viel Arbeit auf Flüchtlingscamps und geplante Aktion zu VDS. Wenn es keine Fragen dazu gibt, gehe ich gleich weiter, auch in Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit. Dann Sachsen-Anhalt, ist der Jud da? Scheinbar nicht. Kati Jasper aus Schleswig-Holstein, glaube ich auch nicht. Und dann sind wir schon bei Thüringen, wo das keine besonderen Vorkommnisse gerade ersetzt wurde. Ja, guten Abend. Es gab noch ein Interview mit eurem Vorsitzenden, das habe ich völlig übersehen. Also könnt ihr euch mal durchlesen, ist ziemlich gelungen. Gut, das Ich bin da, das warst gerade du, Jan, oder? Nee, Christian. Kati ist nicht da, aber Christian ist da. Schleswig-Holstein ist relativ kurz, es ist mehr oder weniger Sommerpause. Einige Piraten waren in Hamburg zum CSD. In Lübeck ist CSD am 22. und richtig los geht's bei uns erst wieder Anfang September. Das sind Veranstaltungen vom ULD und ganz viel mit Bauern, weil auch Norler ist. Ende des Monats haben wir wahrscheinlich noch eine Gebietsversammlung in Steinburg und Glückstadt, auch mit Überlegungen, da einen Bürgermeisterkandidaten unter Umständen zu unterstützen. Die stellen sich jetzt so bei den Piraten vor Ort vor und da gucken sie mal, ob ein Anständiger dabei ist. So ein bisschen versuche ich, Kommunal und Land seit heute wieder ein bisschen zu verbinden. Ich sag mal indirekt, das Thema Hebammen ist ein Problem auf Sylt, aber auch auf der anderen Seite im nördlichen Ostholstein. Da sollte es jetzt was geben. Da gibt es eine Einladung zum Gesundheitsausschuss. Daraufhin habe ich versucht, mit den Hebammen zu reden und fragen, ob die dann kommen zu dieser Sitzung, ob sie eingeladen wurden. Habe dabei festgestellt, dass keine der 3 Hebammen auf der Insel ist. Das scheint den Ausschussvorsitzenden nicht zu interessieren. Der hat sie wohl auch nicht eingeladen. Das versuche ich gerade zu thematisieren. Einmal haben wir es öffentlich gemacht, heute ist ein Bericht in der Zeitung. Und zum anderen gibt es den Auftrag, der von FDP und Piraten in den Landtag eingebracht worden ist, am Sozialministerium, einen Plan der Geburtshilfe im Land zu erarbeiten, insbesondere was die Westküste angeht und was das nördliche Ostholstein angeht. diesen einstimmigen Beschluss hat die Ministerin ignoriert. Sie hat in der November-Sitzung des Sozial- und Gesundheitsausschusses des Landtages zugesagt, dass sie auf jeden Fall dass sie ein Gutachten in Auftrag gibt und dementsprechend dann ein Konzept vorstellt in der Mai-Sitzung des Landtages. Das ist nicht passiert. Das kommt jetzt natürlich wieder hoch und mal gucken, ob man da ein bisschen was machen kann und die Landesregierung daran zu erinnern. Ich habe eine kleine Grafik gemacht, wo ich nochmal darauf aufmerksam gemacht habe für Social Media, dass die Geburtsstation geschlossen ist, dass von 8. bis 18. keine Hebammen auf der Insel sind und dass es immer noch kein Notfallkonzept gibt und habe die Leute dann gebeten, wenn sie Urlaub machen, sich doch vorher zu erkundigen und habe dann die Telefonnummer und E-Mail-Adresse des Sozialministeriums des Landtages angegeben. Die können da ja mal anrufen. Gute Sache. So, Fragen an Schleswig-Holstein. Scheint nicht der Fall zu sein. Dann gehen wir weiter zu den Themenbeauftragten. Ich bitte euch, Themenbeauftragte, dann euch etwas kürzer zu fassen, aufgrund der Tatsache, dass um 21 Uhr dieses VDS-Mumble stattfinden soll. Das tut mir leid, dass ihr so hinten runterfallt, aber ich bin, dass ich im Moment noch nicht daran gewöhnt, dass so viele Leute da sind. Da muss ich erst die Moderation wieder dran anpassen. So, jetzt erstmal Michael Kittlaus zum Thema Themenbeauftragten-Treffen. Ja, da gibt es keinen neuen Stand. Ich bin noch mit der IT dran, die Mailingliste zu switchen. Da gebe ich euch weiter Bescheid, um es kurz zu machen. Was ich brauche, sind von den Landes-VDFs die Themenbeauftragten der einzelnen Länder. Adresse steht unten drin in 307. Und dann kann ich auch gleich die Themenbeauftragung Bildung mitmachen. Da ist Sommerpause und bei mir laufen Vorbereitungen, Landesparteitag, wie gesagt, dieses Treffen. Dann halt den Tag der politischen Arbeit in Köln und hier kommunal die Listenaufstellung, weil wir ja Kommunalwahl nächstes Jahr haben. Da will ich das Mandat einfach erhalten irgendwie. Also das ist das, was bei mir abläuft. Das war es eigentlich schon. Gut, das war das. Ich danke dir. Gibt's Fragen? Falls dem nicht so ist, springen wir weiter zu Gernot Reipen. Ja, auch ich will mich kurz fassen. Ich habe alles Wichtige eingetragen. Ich möchte nur auf die morgige Veranstaltung hinweisen. Es wurde eben erwähnt, Industrie 4.0. Da haben wir morgen einen Themenabend. Eingeladen ist Dr. Lutz Martini. Er ist Volkswirt, IT-Spezialist und Unternehmensberater. Und ja, wie gesagt, morgen Abend 21 Uhr auf dem NRW-Server. Den Einladungstext findet ihr auch in Zeile 316. Da sind auch noch zwei Links. Da könnt ihr euch vorher schon informieren, worum es geht. Also ich würde mich freuen, wenn viele Leute morgen bei dieser interessanten Diskussion teilnehmen. Ja, gut. Ich danke dir. Gibt es dazu Fragen? Ja? Ich könnte noch einen Gast aus der physikalischen Messtechnik machen. Die machen da so diese ganzen Sensorik-Sachen und sowas, die man da braucht, um halt ständig dieses Feedback über die Produktionsprozesse zu kriegen. Ja, warum nicht? Gäste sind gern willkommen und wenn dann noch weitere Informationen zu Industrie 4.0 geliefert werden, umso besser. Ja, also der ist da auch die ganze Zeit mit beschäftigt. Ich rede ihm mal mit ihm, ist übrigens mein Chef. Na gut, wobei ich da zurzeit kaum was arbeite, aber die haben ziemlich viel auf dem Kasten, ist so Forschung und Entwicklung. Wie erreiche ich dich und wann ist die Sitzung? Ich gebe dir mal wieder meine E-Mail-Adresse hier in das Chat. Okay, danke. Gut, wunderbar. Dann Wolf-Dietrich Trenner und Bernd Schreiner sehe ich gerade beide nicht. Die kann ich also auch direkt überspringen. In Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit warte ich jetzt auch keine meine obligatorischen 5 Sekunden nicht mehr. Michael Berndt, bitteschön. Ja, ich beeile mich. Zum einen hat Wirtschafts- und Umweltministerium Auftrag gegeben, an das Landesamt Bodenproben zu nehmen von 200 Förderstellen, Erdölförderstellen von insgesamt 455 in Niedersachsen. In der Vergangenheit gab es schon Probleme mit Quecksilber im Boden und Gesundheitsbeeinträchtigungen, Krankheitsbildern. Das liegt schon ein paar Monate zurück. Mal gucken, könnte auch für Schleswig-Holstein und andere Bundesländer interessant werden. Dann habe ich zwei Links reingestellt zum EEG. Jetzt werden die Ausschreibungsverfahren intensiver diskutiert. Sind sehr kritisch zu sehen, weil insbesondere Energiegenossenschaften bei der Finanzierung Schwierigkeiten bekommen oder Nachteile gegenüber größeren Konzernen. Man kann sich die Links angucken. Dann kam vor wenigen Tagen ja die Meldung, dass Obama jetzt das Klima und damit die Erde retten will. Ich habe mal Tagesschau reingesetzt. Die entsprechenden gegensätzlichen Positionen von Gouverneuren und Wirtschaftsverbänden gab es natürlich auch sofort. Also das wird wahrscheinlich eher so eine Marketing-Werbeaktion, aber dem Klima nicht wirklich helfen. Und dann habe ich mich angemeldet. 1. 2. Oktober ist in Hannover eine internationale Klimakonferenz mit dem Fokus eher im lokalen, regionalen Bereich. Ich habe von der Veranstaltungsseite mal das reinkopiert, kann man sich ja durchlesen. Ich hoffe, dass Annette, ich als Themenbeauftragte Landwirtschaft auch mitkommen kann, die Zeit findet, weil es auch um Moorschutz, Landwirtschaft geht. Und vielleicht hat der eine oder andere ja auch noch Interesse an der Veranstaltung teilzunehmen. Die ist auch kostenlos organisiert vom Umweltministerium und noch eine Organisation, bin ich jetzt überfragt. Gut, ich danke dir sehr. Gibt's Fragen zum Thema Energiepolitik? Scheint nicht der Fall zu sein. Ich mache mal eine schnelle Sammelabfrage. Landwirtschaft, Asylpolitik, Kultur und Medien, Datenschutz, NSA-Skandal, Queer. Ist da jemand da, weil die alle gerade leer aussehen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann mache ich dasselbe nochmal für die, die unter der Bildung stehen, nämlich Daniel Wagner und Björn Semrau, also Freie Netze Außen- und Sicherheitspolitik. Ist da jemand da? Scheint nicht der Fall zu sein. Und ich erinnere mich, wir hatten ja gerade Bildung bereits oben abgehakt. Das bedeutet, wir wären damit soweit durch. Habe ich jetzt jemanden überfahren im letzten Moment oder ist alles gut und jeder hatte seine Redezeit, die er brauchte? Das scheint tatsächlich der Fall zu sein. Dann kann ich an dieser Stelle wohl die Sitzung schließen, wenn ich von niemandem mehr Widerworte höre, sodass wir alle noch ein paar Minuten Pause haben vor dem VDS-Mumble. Es ist bei mir gerade 20.56 Uhr, das ist Joffrey-Zeit. Wie viel ist es bei euch? 20.58 Uhr. Gut, dann schließen wir die Sitzung um 20.58 Uhr MESZ. Jetzt macht es endlich mal Sinn, dass die Zeitzone mit in diesem Patch steht. Intro und Outro Musik von Matthias Westner. East meets West unter Creative Commons.